Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My happy, sinless friends. Meine glücklichen, sinnlosen Freunde. It's wonderful to know that we are raising up people all over the world who live sinless and sin-free. Es ist wunderbar zu wissen, dass wir überall auf der Welt Menschen helfen, Menschen ermutigen, sinnlos und frei von Sünde zu leben. Now John puts another but in there. Dann schreibt Johannes in seinem Brief ein weiteres Aber. Look what he says. Schau, was er sagt. But the one who continues sinning hasn't seen him with discernment or known him by intimate experience. Wer aber weiter sündigt, der hat ihn nicht erkannt und ihn nicht durch intime Erfahrung kennengelernt. These are very strong words. Das sind sehr starke Worte. I want you to understand that the Apostle John is not telling us that if you commit sin, that you are not a Christian. Ich möchte, dass du verstehst. Der Apostel Johannes sagt nicht, dass wir keine Christen sind, falls wir sündigen. The first thing that is from my research and my study, the grammar about this is in the habitual, deliberate, continuous action. Erstens, nach meinen Recherchen und Studien handelt es sich gemäß der Grammatik um eine gewohnheitsmäßige, absichtliche, fortwährende Handlung. So we have to make it clear to understand this. The Bible is not talking that you're struggling with certain things. Wir müssen uns also Folgendes klar machen. Die Bibel spricht nicht davon, dass wir mit bestimmten Dingen zu kämpfen haben. The Bible is talking about you having an attitude that you choose to continually sin and you don't care about it. Die Bibel spricht davon, dass wir eine Einstellung haben, wonach wir uns dafür entscheiden, ständig zu sündigen und uns das egal ist. I have found that the majority of the Christians, and this is only my personal experience, that the majority of the Christians who continually sin don't do that because that's what they want to do. Ich habe festgestellt, und das ist nur meine persönliche Erfahrung, dass die Mehrheit der Christen, die ständig sündigen, dies nicht tun, weil sie es wollen. They do that because they've simply surrendered to sin and given up because religion has shown them that there's no hope for them. Sie tun es, weil sie sich einfach der Sünde ergeben haben und weil sie aufgegeben haben, weil die Religion ihnen gezeigt hat, dass es für sie keine Hoffnung gibt. And this is a very different story than here. Das ist eine ganz andere Geschichte als die, über die Johannes hier spricht. I met this 22-year-old wonderful, sweet young lady. Ich habe eine wunderbare, nette, 22-jährige junge Frau kennengelernt. She has encountered Jesus in a beautiful way. Die auf wunderbare Weise Jesus begegnet ist. And then one day that she committed a sin, she told her Christian friend in the church. Eines Tages beging sie eine Sünde und erzählte es ihrer christlichen Freundin in der Gemeinde. That friend of hers told the pastor. Diese erzählte es dem Pastor. And the pastor stood in front of the whole church and told the church that this sister now has lost her salvation. Und der Pastor sagte vor der ganzen Gemeinde, dass diese Schwester nun ihre Erlösung verloren habe. And when I met her, she was very stressed about this. Als ich sie kennenlernte, war sie deswegen sehr beunruhigt. And I remember we sat at the table and she was asking me about this. Ich erinnere mich, dass wir am Tisch saßen und sie mich danach fragte. And here is what she said. Sie sagte, when I found out that I've already lost my salvation, I thought there's no more point, and she just surrendered to sin. Als ich herausfand, dass ich meine Rettung bereits verloren hatte, dachte ich, es gebe keine Hoffnung mehr. Und sie gab sich einfach der Sünde hin. And I found that a lot of Christians have surrendered to sin because religion has told them there's no hope for them. Ich habe festgestellt, dass viele Christen sich der Sünde ergeben haben, weil die Religion ihnen gesagt hat, dass es für sie keine Hoffnung gibt. But I don't believe this is what the Apostle John is talking about. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, worüber der Apostel Johannes hier spricht. He's talking about people who have made the deliberate choice, I'm just going to live a life in sin and I don't care. Er spricht von Menschen, die eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Ich werde einfach ein Leben in Sünde führen und es ist mir egal. And John is saying, if this is the attitude that you have never really seen or discerned or known him very well. Und Johannes sagt, wenn das deine Einstellung ist, hast du ihn nie wirklich gesehen, erkannt oder gut gekannt. Here is what it means. Das bedeutet Folgendes. When the Bible says he's never seen him, die Bedeutung des Bibelverses, sie haben ihn nie gesehen, ist, the meaning is that you've never really looked at him in a sense that you've experienced him. Dass sie ihn nie wirklich angeschaut haben, dass sie ihn nie wirklich erlebt haben. And then the second word that the apostle uses here, das zweite Wort, das der Apostel Johannes hier verwendet, is translated very perfect in the Passion. Ist in der Passion-Übersetzung perfekt übersetzt. It says, known him by intimate experience. Es heißt, ihn durch intime Erfahrung kennengelernt haben. Because that is exactly the Greek word. Das ist genau die Bedeutung des griechischen Wortes. Do you remember how many times I've talked to you about the different Greek words for knowing? Erinnerst du dich, wie oft ich über die verschiedenen griechischen Wörter für kennen gesprochen habe? And one of them is this intimate experiential knowledge which the Jews used for sexual intercourse. Und eines davon ist dieses intime, erfahrungsbasierte Wissen, das die Juden auch für den Geschlechtsverkehr verwendeten. And this is exactly what John has chosen. Genau dieses Wort hat Johannes gewählt. So in very simple words summed up, here is the truth. In einfachen Worten zusammengefasst lautet die Wahrheit. You've never really discerned Jesus if you have the attitude, you know what, I'm just gonna sin anyhow, I don't care. Du hast Jesus nie wirklich erkannt, wenn du die Einstellung hast, ich werde sowieso sündigen, es ist mir egal. And if this is your attitude, you've never actually known him intimately and experienced him. Mit dieser Einstellung hast du ihn nie wirklich durch intime Erfahrung kennengelernt oder erlebt. This does not mean that you haven't believed in him as the one who has forgiven your sins. Das bedeutet nicht, dass du nicht an ihn als denjenigen glaubst, der deine Sünden vergeben hat. But you've not experienced him intimately as the one who is united with you in his sinless nature. Aber du hast ihn nicht durch intime Erfahrung als denjenigen erlebt, der in seiner sündlosen Natur mit dir vereint ist. I believe that for a Christian who really knows the Lord intimately, ich glaube, dass es für einen Christen, der den Herrn wirklich durch intime Erfahrung kennt, sinning is much more difficult than not sinning. Viel schwieriger ist, zu sündigen, als nicht zu sündigen. Because naturally, intuitively, from your unity with Jesus, you live a life without sinning. Denn natürlich, intuitiv, aufgrund deiner Einheit mit Jesus, lebst du ein Leben ohne zu sündigen. You have to make a choice to sin. Du müsstest eine bewusste Entscheidung treffen, zu sündigen. And this is how the true Christian life is supposed to be. Und so sollte das wahre christliche Leben sein. Do you remember what Paul told the Romans? Weißt du noch, was Paulus den Römern sagt? How can we sin if we've died to sin? Wie können wir sündigen, wenn wir der Sünde gestorben sind? It's almost like, guys, you've died to sin, you're one with Jesus, it doesn't even make sense for you to sin. Es ist fast so, als würde er sagen, ihr seid der Sünde gestorben und wollt mit Jesus zusammen sein. Es ergibt für euch nicht einmal einen Sinn zu sündigen. But there is another beautiful truth in there. Aber es gibt noch eine andere schöne Wahrheit in diesem Zusammenhang. You know, when John says that he who continues, who habitually sins, hasn't really known him intimately by experience. Wenn Johannes sagt, dass derjenige, der fortwährend sündigt, der gewohnheitsmäßig sündigt, ihn nicht wirklich aus Erfahrung intim kennengelernt hat. We can reverse this. Können wir dies umkehren? Meaning that the more we know him intimately by experience, the less we will commit sins. Das bedeutet, dass wir umso weniger sündigen werden, je mehr wir ihn durch Erfahrung intim kennenlernen. For as long as I can remember, I've preached to the young people. Solange ich mich erinnern kann, habe ich jungen Menschen gepredigt, dass der beste Weg, ein Leben frei von Sünde zu leben, darin besteht, in Intimität mit Jesus zu leben. Law has never given power over sin. Law has given power to sin. Das Gesetz hat nie Macht über die Sünde gegeben. Das Gesetz hat der Sünde Kraft verliehen. The Bible clearly says, the law, it stirs sin. In der Bibel steht eindeutig, dass das Gesetz die Sünde anstachelt. So why do preachers think that they can keep the young people free from sinning by preaching the law? Warum glauben Prediger, dass sie junge Menschen durch das Predigen des Gesetzes von der Sünde fernhalten können? It doesn't work. Das funktioniert nicht. Intimacy with Jesus works. Intimität mit Jesus, das funktioniert. See you guys tomorrow. Bis morgen.